Tja. Muss ich Tag sagen und find mein Anfang nicht. Kinder, was ist denn hier los? Hat ich hier irgendjemand gelöscht, sag mal? War hier jemand dran? Ne? Frechheit! Na, ich meine, das geht immer, oder? Hier. Der hier. Dann geht's jetzt auch los. Was mir auffällt, ich hab heute Geburtstag. Also ich nicht. Ich wollte gerade sagen, deswegen. Die Sendung, nee. Die Sendung, also hast du ja eigentlich doch Geburtstag. Genau vor 14 Jahren die erste Sendung gemacht. Unglaublich, alle, oder? Alle Gute zu mir, Boden. Mann, mein lieber Scholli. Jetzt, ja. Na hier, bitte. Immer nachgreifen und stehe ich hier allein. Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Niemand fragt mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich allein und glücklich. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Die Sendung hat Jugendweihe, ist mithin fast älter als viele von den Anrufern hier. Mann, tut mir leid. Aber Kinder, was das für eine Party wird, wenn die Sendung erst mal 16 wird. Eieiei, dann kann ich mal nämlich selber beschimpfen. So, jetzt müssen wir hier erst mal... Das Problem heute ist... Also nicht das Problem, sondern es ist quasi mein Geburtstagsgeschenk, aber andererseits für euch. Heute wird tendenziell eher nicht telefoniert, sondern hauptsächlich... Gibt's einen zweistündigen Zusammenschnitt der Zusammenschnitte von David, der, ihr wisst, jede Sendung eine schöne Zusammenfassungs-Mini-Hörspiel macht. Und das ergibt dann quasi immer nach einem halben Jahr ungefähr eine Stunde und nach einem Jahr zwei Stunden Zusammenschnitt. Also heute riesengroßes Zwei-Stunden-Hörspiel quasi von David. Ihr, wer unbedingt anrufen will, der sollte sich nachher, den sag ich nochmal Bescheid, an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Das wäre natürlich naheliegend. Oder der kann auch versuchen, hier anzurufen und dann können wir quasi so ein bisschen privat Smalltalk machen, kurz. Wobei ich ja auch ganz gerne den Zusammenschnitt der Zusammenschnitte höre und hören will. So, ich habe gesagt, Geburtstag. Na Mensch, Kinder, darauf drehen wir uns doch erstmal einen kleinen, oder? 14 Jahre Sprechfunk, das lohnt sich doch. The Bogart that joint, my friend, pass it over to me. Bogart that joint, my friend, pass it over to me. Roll another one, just like the other one. You've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Another one, just like the other one. That one's just about burned to the end. So come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Joint, my friend, pass it over to me. Everybody sing along this time. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. So, Kinder, die erste halbe Stunde. Pah. Ich meine, sagen wir mal, kurz Tag sagen kann man ja mal, oder? Hallo, Tag. Na, Süßer. Na, Herzchen. Ich wünsche dir alles Gute. Das ist schön. Wobei, wisst ihr ja nicht, ich habe Geburtstag, sondern ja, die Sendung. Ja, aber deine Sendung, Sendung. Ist doch was Schönes. Wie alt bist denn du? Na, rate mal. Na, sag mal. Na, fünfmal hast du raten. Na, 16. Ja. Ach echt, Mensch, doch. Das ist ja unglaublich, ich bin oder? Ich Schlüppergummifreund. Kick mal, aber bist du 2 Jahre älter als die Sendung? Ja, das ist doch was Feines. Knallert alles schon los, da hast du, bist du praktisch noch im... als Quark im Schaufenster erlegen. Na, nee, ja. Die Sendung hat als Quark im Schaufenster ja, erlegen, da warst du schon übrigens. Da. Wie bitte? Ja, ich habe nur Inside Berit gesagt. Ah ja, gut. Ja. Okay, ich wollte nur mal kurz Tag sagen. Ach, red doch noch. Ja, nee, weil wir haben nur die halbe Stunde und dann kommt ja der Zusammenschnitt. Ist doch super, oder? Und danach kann man dann, naja, danach ist dann 12:30. Danach kann man dann aber, durchaus immer an den halbautomatischen Anrufbeantworter sich wenden. Ja, aber ich mach dir doch immer noch einen Gefallen. Na, das ist doch schön. Welchen denn? Ich mach doch die Schlüppergummiband nur für dich. Ach so, na, dann mach mal. Wenn ihr richtig ein paar Songs da habt, dann sagt mal Bescheid oder schickt mir das mal als MP3. Ja, wir haben jetzt so ein richtiges Holzinstrument ja. Damit gebaut. Okay, super. Ich danke erstmal für den Anruf. Ja, vielleicht nochmal hier jemand anders. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Ja, hier ist Ted. Ja, ich kann jetzt nur Glückwünsche entgegen und Tag sagen. Der letzte Real Nigger, ja. Genau. Happy so, Birthday. So sieht es aus. Super, okay. Du Bitch, Alter, du Bitch. Genau. Tschüss. Hallo? Hallo? Nein, das war ja nichts. Hallo, wer ist denn da? Schönen guten Tag. Hier ist Tag, der Tag. René. Tag, René. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, wa? Ja, prima. Vielen Dank. Okay, tschüss. So, hallo. Jetzt machen wir hier wieder Musik, oder? Wolltest du was sagen? Nee. Wolltest du was sagen? Hallo, hier ist Lumpi. Ja, Lumpi, na das ist doch schön. Vielen Dank für deinen Anruf. Hallo, wolltest du schnell was sagen? Ja, herzliche Glückwünsche. Na super. 14 Jahre Sprechfunk ist schon unglaublich, oder? Ja, und ich hab morgen Geburtstag. Ah, gratuliere. Wie alt wirst du? 15. Ach. 16. Nein, 18. 18! Na, das ist doch schon mal was. Okay, vielen Dank erstmal. Tschüss! Ciao. Ciao. Sie ist ein steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verfritt. Steiler Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und ein jeder denkt, ach, wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Sie kommt so wunderbar bei Männern an. Steiler Zahn. Weil sie so unbeschreiblich tanzen kann. Steiler Zahn. Und guckt sie sich bei einem Cha-Cha aus. Steiler Zahn. Zieht es den Partner fast die Schuhe aus. Und ein jeder denkt, ach, wäre sie mein. Ich gründete sofort einen steilen Zahnverein. Steiler Zahn. Sie hat das etwas für fast jeden Mann. Steiler Zahn. Dass man so liebt und nicht erklären kann. Steiler Zahn. Sie hat bestimmt noch keinen Mann geküsst. Steiler Zahn. Der nicht 1,85 Meter ist. Und so manche denkt, was mache ich bloß? Wie werde ich 1,85 Meter groß? So manches Girl ist neidisch auf sie und ruft mich. aus, ich möchte nicht so sein wie die. Aber sie sagt nur zu der Nebenbuhlerin: Ich kann doch nichts dafür, dass ich so sexy bin. Steiler Zahn. Kommt sie am Abend in den Gastrum rein. Steiler Zahn. So ladet jeder sie zur Coca ein. Steiler Zahn. Und wenn sie tanzt, steht alles rund im Kreis. Steiler Zahn. Und die Kapelle spielt nochmal so heiß. Und dann jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Steiler Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und dann jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Wenn man sie in ein Kino führt, ist jedes Mannes Blick nur auf sie konzentriert. War er noch so sehr auf den Krimi-Film gespannt, er schaut nur noch auf sie statt auf die Leinewand. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht oh, geht. Oh, ein Zahn. Ein bisschen oh, verdreht. Ein Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und an jeder denkt, ach wäre sie doch ein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen oh, verdreht. Oh, oh. Ein Zahn, der alle entzückt, denn sie ist so herrlich verrückt. Und dann jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. So, Kinder, ihr müsstet weiter sagen. Das war übrigens Oliver Twist mit dem steilen Zahn. Das war ja unüberhörbar. Ach, was liebe ich diese seltsame Musik. Ja, ich freue mich immer noch. Heute, genau vor 14 Jahren, hat der erste Sprechfunk stattgefunden, eine recht chaotische Sendung. Ich habe ja fast überlegt, aber da wir ja den Zusammenschnitt der Zusammenschnitte haben, 2 Stunden schönes Hörspiel von Olle David, den ihr ja auch in einer anderen Rolle, glaube ich, ganz dufte findet. So sieht das aus, als Familie Hagedorn, eine multiple Persönlichkeit, Olle David. 2 Stunden Zusammenschnitt der Zusammenschnitte. Ich habe, wie gesagt, er hätte fast überlegt, vielleicht mal die erste Sendung hier nochmal laufen zu lassen. Das aber, habe ich mal dann doch nicht getraut. Außerdem hat sich auch ja nicht die Möglichkeit ergeben. Insofern spielen wir jetzt ja in der ersten halben Stunde so ein bisschen Musik, die mir irgendwie am Herzen liegt. Ich habe gedacht, so richtig repräsentativ schafft man ja ohne in einer halben Stunde. Vielleicht hören wir nochmal, doch, das sollten wir machen, wa? Vielleicht nochmal wieder, You are my chicken fry, Bappi Lahiri. Das wäre doch ganz schön, oder? Was wollte ich noch sagen? Ach so, naja, vielleicht nochmal hier ein paar Glückwünsche entgegennehmen. Hallo? Hallo? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Hier ist deine Mutter. Dankeschön, hallo. Na? Hier ist ja natürlich. Aber ja, ich natürlich. Bin gar nicht ja natürlich. Du bist ja nicht ja natürlich. Nee, hier ist wieder Rex. Naja, kann man ja nichts machen. Wisst ihr, wer heute anrufen will, muss sich nachher an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Soll ich mal schon mal vorher die Nummer sagen? Das ist schön. Nee, vielleicht lassen wir andere noch ein bisschen zu Wort kommen, weil wir haben ja jetzt nur ganz wenig Zeit. Ja, ja, machen wir nicht. Hallo. Oh Mann, das war aber böse. Ja. Ja, du hast ja etwas. Mensch, Mr. Snoid, echt? Als unser Freund Lutz Bertram, ne? Was sagst du? Du hast ja etwas länger am Radio überlebt als das stimmt. Lutz Bertram. Genau. 14 Jahre. Ja, wann hast du nicht, kannst du, weißt du noch, wann du das erste Mal angerufen hast? Du bist doch auch Urgestein. Ja, ja, ich denke, ich habe wahrscheinlich sogar die erste Sendung gehört. Echt? Ja, nehme ich aber stark die an. Die war chaotisch. Da habe ich jede Menge Roy Black gespielt und ihn dabei lieben gelernt. Ja, aber, ja, ja, und, ja, warum? Weil du sagtest, hast dich nicht getraut. Ich muss dir eins sagen, damals war die Sendung noch ein Zacken schärfer. Ich würde immer sagen, die Erinnerung täuscht ein bisschen, aber maybe. Wobei die erste Sendung war mit Sicherheit nicht scharf. Aber jedenfalls die war recht unbeholfen, dauerte eine Stunde und war mühsam. Ach, vielleicht mache ich's doch nochmal. Vielleicht in der letzten Sendung vor der Sommerpause dann nochmal die erste Sendung einfach durchlaufen lassen, oder? Bisschen historisches Bewusstsein schaffen. Genau, mit alten Nachrichten und allen Schikanen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Okay, Mr. Snoid. Vielen Dank für deinen Anruf. Ach, weiter. Hallo, ja, Marek, hallo. Ja, hi. Ja, hallo. Also, herzlichen Glückwunsch. Naja, sag ich doch. Ich bin auch ein treuer Hörer von dir. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Na, das ist doch schön. Ich danke dir. Du hässliche Schlampe. Genau. Hallo, hallo. Hallo. Genau, das ist ohne klare Ansage. Hier noch eine Bemerkung. Hi. Hallo. Hi, hier Emma. Hallo Emma. Ja, ich muss auch gratulieren als deine treue Hörerin. Na, das ist doch schön, genau. Ja, und mach weiter so. Ja, ich gebe mir Mühe. Nein, okay. Okay. Ciao, ciao, ciao, ciao. Tschüss. So, hier noch eine Bemerkung. Happy Birthday to you. Ist das rührend. Happy Birthday to you. Genau. Happy Birthday, lieber Sprechfunk. Happy Birthday to you. Dankeschön. Ja. So, jetzt mal eine ganz, quasi eine ganz traurige Musik. Hirsch, tot. Dammhirsch, tot. Muffel, tot. Gams, tot. Sau, tot. Reh, tot. Fuchs, tot. Hasen, tot. Kaninchen, tot. Flugwild, tot. Jagd vorbei. PJ Harvey, eine der Ikonen dieser Sendung, soll heute nicht fehlen. Eine weitere musikalische Ikone, ich habe es jetzt ja nicht so repräsentativ ausgewählt, aber auf jeden Fall einer, der mich von den frühen Sendungstagen an musikalisch begleitet hat, ist Daniel Johnston hier zusammen mit Jet Fair. Das Töchterchen macht, habe ich vorhin kurz da bei MTV gesehen, macht irgendwie Hundesendung. Beginn des chinesischen Jahres des Hundes. Und Väterchen spielt abends im Radio Danny Johnson und Jet Fair mit Kicking the Dog. One, two, three. I want to know where she goes. I want to know what she does. I wonder who are these people she likes so much better than me. She feels bad enough. Things did not work out. And when she sees me and she lets her guard down, she's kicking the dog, she's doing wrong. She's kicking the dog, she's doing wrong. And it doesn't help anyone, no, not at all. I said I had a girlfriend, made me scared of the world. The way it sounds when I wrote it down makes her hate that girl. I turned myself inside out to put the blame on her. And when she sees me and she lets her guard down, she's kicking the dog, she's doing wrong. She's kicking the dog, she's doing wrong. And it doesn't help anyone, no, not at all. Walk around and try to talk, but I'm just twisting her arm to try and get what I want. I just don't know when to stop. I'm twisting her broken arm. I'm twisting her broken arm. I'm kicking the dog, I'm doing wrong. We're kicking the dog, we're doing wrong. And it doesn't help anyone, no, not at all. Kicking the dog. We're kicking the dog. Kicking the dog. Stop kicking the dog. Daniel Johnson, Jet Fair, 14 Jahre Sprechfunk, heute, heute genau, 7. Februar 92, die erste Sendung, heute Zusammenschnitt der Zusammenschnitte von David, ab nach den Nachrichten geht's dann los, 2 Stunden quasi nur einmal wieder von Nachrichten unterbrochen, das große Zusammenschnitts-Hörspiel, wer mitschneiden will, sollte machen, hat ein schönes Hörspiel über 2 Stunden. Muss aber nicht, hier schnell noch die letzte Vornachrichtenmusik und dann sind wir relativ nah dran. Wer unbedingt anrufen will nach einer Zwischenzeit, der muss sich dann an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Kann man jetzt schon mal die Nummer merken? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731-3932. Und hier auch eine tolle quasi Lieblingsmusik der neueren Zeit. Von, ich meine, der Bandname sagt jetzt bei euch wahrscheinlich nicht allzu viel, mir im Grunde auch nicht allzu viel, von so einem Thai Beat Sampler, The Cat, Hit the Road Jack. Oh, woman, oh, woman, oh, baby, so mean, oh, mean. Sie sind laut. Sie sind berühmt. Sie sind manchmal illegal. Sie sind berüchtigt. Sie sind das A und O im Berliner Nachtleben. Die Clubs in Berlin. Diese Woche das Thema auf Fritz. Big City Nightlife. Die Clubwoche auf Fritz. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Fritz vom RBB. Um 22.30 Uhr. Fritz Info. Nachrichten mit Grischa Sedelke. SPD und Union haben sich auf einen Kompromiss zur Kinderbetreuung geeinigt. Künftig sollen die Kosten Hilfe schon ab dem ersten Euro von der Steuer abgesetzt werden können. Als Obergrenze gelten 2/3 der Kosten und maximal 4.000 Euro. Der Wildfleischskandal um die bayerische Firma Berger zieht immer weitere Kreise. Im Laufe des Tages wurden noch mehr verdorbene Produkte des Unternehmens zurückgerufen. Insgesamt sind es jetzt über 30. Die Staatsanwaltschaft dehnte ihre Ermittlungen aus. In Polen sind nach dem Einsturz der Messehalle 3 weitere Opfer geborgen worden. Die Zahl der Toten stieg damit im Laufe des Tages auf 65. Insgesamt sollen unter den Opfern 8 Ausländer sein. Die Identifizierung hat ergeben, dass 2 von ihnen Deutsche sind. Fußball-Erstligist Hertha BSC bekommt einen neuen Stürmer. Die Berliner leihen sich Vaslav Sverkos von Borussia Mönchengladbach. Das gab der Verein kurz vor Schluss der Transferliste bekannt. Im Gegenzug kann U21-Nationalspieler Nando Raphael zu Borussia gehen. Wetter. Nachts bleibt es wolkig, aber trocken bei Temperaturen zwischen minus 1 und minus 5 Grad. Morgen ist es wieder neblig, trübe und wolkig. Schnee oder Regen soll es aber nicht geben. Es werden maximal 0 bis 3 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz A113, Autobahnzubringer Dresden, Schönefeld Richtung Berlin-Neukölln. Zwischen Adlershof und Stubenrauchstraße gibt es Beeinträchtigung durch Sicherungsmaßnahmen. Die Straße ist dort gesperrt. Und im Bereich Brandenburg gibt es heute Nacht überfrierende Nässe. Es besteht Glatteisgefahr. Fahrt also besonders vorsichtig. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Ich sitze hier und warte, warte, ich kann es nicht fassen, ich werd noch verrückt. Ich hab gedacht, das ist die große Liebe. Ich hab gedacht, ich hätt mal Glück. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Es war heute genau vor einer Woche nach Mitternacht im Summer Soul. Er hatte mich versehentlich angerempelt und mir sofort einen neuen Drink geholt. Wir haben uns sofort verstanden, ich meine auch rein körperlich. Wir lachten und wir küssten uns, wir tanzten, enger ging es nicht. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben, seine Nummer und ein Herz mit Pfeil. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen, doch es meldete sich eine Metzgerei. Ich nahm das Telefonbuch, rief die Auskunft an. Ich dachte, ach, den finde ich schon, doch es gibt keinen Ball. Der Timo heißt, es gibt doch keinen Ball mit Y. Timo Ball, du hast mich reingelegt, aber es war trotzdem schön. Timo Ball, ich

Und nochmal die A24 Berliner Ring zwischen Schwerin, A24 Berliner Ring Richtung Schwerin zwischen Wittstock-Dosse und Tankstelle Stolper ist immer noch ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, ein Mustings gibt's noch. Den halbautomatischen Anrufbeantworter, den hören wir gleich. What's he like, Mavis? He's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit, but it's smooth, not too long. And he wears a baseball shirt with a number 17 on. He looks great in his big white basketball boots. He's stupid over football and he looks me in the eye when he shoots. Reggae, reggae, reggae. Here comes Johnny Reggae. Johnny Reggae, reggae, lay it on me. Johnny Reggae, Johnny Reggae, Reggae, lay it on me. Ja, hi Kuttner, hier ist Olli und ich wollte mal wieder anrufen. Hab ja lange nicht mehr angerufen und so, wa? Ja. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Väter und Söhne. Ich hab mal so ein Bild gesehen, das hat die Volksbühne irgendwie, weiß ich nicht, auf so einem Programmzettel darauf hier gedruckt und da ist eben so ein Vater mit seinem Sohn, der hat einen Ranzen auf der Sohn und der Vater hat eben den Aktenkoffer in der Hand und im Hintergrund sieht man so diese Reihenhäuser, also so wie man sie eben kennt, das ist Haus so groß gesiedelt Haus oder umgekehrt, aber es hat seine Maße und dann gehen die eben irgendwie, man sieht es ja nicht, dass sie auseinander gehen, aber man denkt so und der Sohn steht auch gerade da und genauso wie der Vater, also sehr höflich und wissig was und sehr, also wo man so sich überlegt, ja, also wenn man dann irgendwann mit 16 aufwacht und das hat man so irgendwie lange gemacht, dann hat man ein echtes Problem. Und wenn man das mit 21 macht, dann wird noch dummer. Und wenn man das mit, weiß ich nicht, also ganz schlimm, am Ende, das also irgendwie mit 32 macht, dann sollte man aufwachen, wirklich, wirklich. Und da gibt es natürlich immer noch Termine, aber puh, es wird immer schwieriger. Ja, mein Leben, das fing an in Etappen. Erstens zum Beispiel, so mit 15 fing ich an, so ein bisschen nachzudenken, als ich zum ersten Mal ein Original-Koppelschloss bei der Wehrmacht in der Hand hatte und ich sah, da stand drauf Gott mit uns. Na, da habe ich mir gesagt, na, was ist denn das für ein komischer Gott, der solche millionenfachen Morde da mitmacht, dass er da nicht gegen unternimmt. Und natürlich ein paar Jahre später da habe ich heftige innere Kämpfe durchgestanden. Ich hatte ja gerade kurz vorher erst bei der Konfirmation das Gelübde abgelegt, der Kirche die Treue zu halten. Ich habe bis zum 21. Lebensjahr gebraucht. Allerdings wurde man früher erst mit 21 Jahren volljährig. Und dann fing mein Leben eigentlich richtig an, als ich im Amtsgericht drin war und dort meinen Austritt aus der Kirche erklärt habe. Ja, hallo, hier spricht Alec. Ja, ich würde mich eigentlich gerne durchwählen lassen zum Fritz. Hoppala, pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Der Durchbruch. Alles falsch gemacht. Gesoffen, geraucht, nicht richtig gegessen, Stress und Spaß gehabt. Toll, mit Blaulicht durch die Straßen. Das ist mein Magen. Look at all the nice things. The Ruttles waren das. Jetzt bleibt uns praktisch nur noch Tschüss zu sagen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo. Marvin? Marvin? Ja. Wir können jetzt praktisch nur Tschüss sagen. Nee, stopp, Kuttner. Und zwar, ja. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Ja, frag mal. Und zwar, wieso bist du damals zu Stasi gegangen? Habe ich, glaube ich, damals alles erklärt. Da war ich noch kein aktives Fritz-Hörermitglied. Dann schreib mir eine Mail. Ich bin auch nicht hier young. Schreib mir eine Mail, ich erkläre dir das. Das war kuttner@kuttner.de, nicht? kuttner@kuttner.de, genau. Das finde ich extrem schade. Ja, weil du hast es ja nur noch irgendwie 8 Minuten, nicht? Ein bisschen spät jetzt, wa? Ja, aber ich war gerade noch irgendwie im Kino und dann noch ein Trinken und jetzt komme ich gerade nach Hause und da. Meinst du, muss man betrunken sein, um so eine Frage zu stellen? Nein, überhaupt gar nicht, aber ich bin jemand, der sich nicht so traut, irgendwie bei Fritz anzurufen, weil mir jetzt weiß ich nicht viel. Sieht da gerade so aus, als ob du dich getraut hättest? Ja, aber ich denke mal, das schließe ich auf mein Alkohol, auf den Alkohol zurück. Ja. Schon komisch, nicht? Gut, mach ich mal weiter, wa, oder? Na, kannst ja machen. Nicht? Okay, tschüss. Hey, Herzin. Hallo? Oh, da ist keiner. Hallo? Na, mein Guter. Wollen wir mal Tschüss sagen? Ach, Kurti. Ja, Mensch, die Nacht ist praktisch jetzt soweit. Ja, ist doch aber schade. Na ja, es gibt Schlimmeres. Tschüss, schlaf schön, oh, Hände waschen, Zähne putzen. Hallo? Hey, ich würde noch was ganz Wichtiges sagen, und zwar, Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Genau. Tschüss. Hallo? Hallo. Hallo. Na? Na? Jetzt ist die Sendung zu Ende. Ich wollte eigentlich nur nochmal persönlich darauf hinweisen, dass sie quasi zu Ende ist. Ja, traurig. Ja, oder? Ja. Ja. Naja, aber war ja dann trotzdem. Der Zusammenschnitt ist ja dann auch immer noch ein Vergnügen, oder? Ja, das ist schön. Genau, aber nächste Woche können wir wieder richtig quatschen. Na klar. Worüber würdest du denn gerne quatschen nächste Woche? Weiß nicht, über meine Seelenkultus und so. Worüber? Kultus und Interruptus. Worüber? Kultus und Interruptus. Und dann hast du es vergessen. Kultus und Interruptus, echt? Bringt das was? Die Band? Nein! Ich meine, naja, wenn, jetzt reden wir nicht über die Band. Ja, jetzt nicht. Nee, na, du wolltest mir Musik schicken, oder? Ja. Naja, dann mach mal. Ja. Okay. Tschüss. Hallo Lumpi, hier ist Lumpi. Ja, genau, tschüss. Dir auch nochmal tschüss, oder? Herr Sascha, Grüße. Genau, tschüss. Bühne ist raus. Genau, tschüss. Tschüss. Und hier auch nochmal tschüss. Tschüss, Kuttner, danke für die dufte Sendung. Ich bin's Wolle, ciao. Ja, tschüss. So, hier auch nochmal tschüss. Ins Old. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Ich habe meinen Schwanz im Kleiderschrank. Oh, spitze. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Mit dem Maul. Genau. Tschüss. Na, hier nochmal tschüss. Tschüss. Und hier tschüss. Ins Old. Tschüss. Schlaf schön. Tschüss. Und jetzt ist Schluss. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann reden wir wieder mal richtig miteinander. Von Mann zu Mann, von Mann zu Frau, von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Menschen. Tschüss, schöne Woche. Der Weg, der hält ihn schwingt. Tor dir, gute Nacht.